Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Man sollte nie voreilig sein. Ja, das ist zwar eine alte Wahrheit, aber meistens wird man ja erst durch ein Ereignis an sie erinnert. Vor einem halben Jahr etwa, da habe ich erklärt, dass es Rauschgiftschmuggel und was man so gemeinhin darunter versteht, bei uns an sich nicht gibt, also bei uns hier in Berlin. Und das stimmt zwar im Großen und Ganzen noch heute noch. Trotzdem kommt man sich ein bisschen komisch vor, wenn man mit einem Mal gestehen muss. Und wir von der Kriminalpolizei sind ja natürlich durchaus fürs Gestehen, nicht wahr? Ja, aber wenn man dann auf einmal sagen muss, jetzt haben wir doch wieder solchen Fall. Und wenn man es so ausdrücken soll, einen Fall echten Rauschgiftschmuggels. Damals war es ja mehr so eine Art Zufallsgeschichte, in die jemand hineingeraten war. Ja, jetzt sieht die Sache schon anders aus. Freilich mit Orgien in Lasterhöhlen und was man sich so dergleichen vorstellt, ist auch hier nicht zu dienen. Aber die ganze Sache sieht doch ernster aus. Und dass wir dahinter kommen, beweist ja schließlich nur, dass wir uns nicht ausruhen auf der Vorstellung, dies und das gibt's ja bei uns nicht oder kaum. Doch, das ist ja wohl selbstverständlich. Und wissen Sie schon, um was für Stoff es sich handelt? Ja, ja, es geht um Haschisch. Und in welcher Form? Ja, da bin ich im Augenblick noch überfragt. Aber jedenfalls eine der verschiedenen Variationen, die im Allgemeinen bekannt sind, nicht? Ja, und auf alle Fälle wissen wir, wer angeblich damit handeln soll. So, ja. Das ist ja schon... Ja, Moment, ich muss mich etwas präziser ausdrücken. Wir haben eine ziemlich genaue Personenbeschreibung des Mannes. Hm. Den Namen kennen wir noch nicht, aber allein aufgrund der Beschreibung sollte es möglich sein, den Mann zu fassen. Sofern wir ihn treffen, Frank, ja. Nicht? Das ja. Allerdings erzählt ja. Nach unseren bisherigen Ermittlungen käme dafür nur ein einziges Lokal in Frage. Und da wollten wir heute Abend mal hin. Na gut, nur mit aller gebotenen Vorsicht, Frank. Nicht? Sie wissen, manche unserer Kunden haben so etwas wie einen besonderen Geruchssinn für uns. Nicht? Ja, ja. Ja, da habe ich schon eine Methode entwickelt, dass wir so leicht nicht erkannt werden. Herr Zett, ich möchte drei Kollegen zur Hilfe nehmen, sodass wir also insgesamt vier sind. Ja, ja. Der Verdächtige muss ja mindestens einen Geschäftspartner haben oder suchen und da scheint es mir doch sicherer. Ja, schon gut, Frank, das ist alles klar. Wenn Sie etwas erreichen, geben Sie mir sofort Bescheid. Ich halte mich für alle Fälle bereit. Ja. Ja, also, wir werden in der Weise vorgehen, meine Herren, nur, ja, die wir schon ein paar Mal exerziert haben. Ja. Also, darüber brauche ich mich hier im Einzelnen nicht auszulassen. Ach, nee, Sie, Kollege. Ja. Und Sie. Ja, Frank. Sie werden beide das Lokal aufsuchen. Gut, ja. Und ich sagte ja schon, auf die Art wie gehabt. Mhm. Ja. Wenn nun unser Mann, den wir fassen wollen, haben Sie die Beschreibung auch genau im Kopf, ja? Ja, ganz genau, Frank. Gut. Wenn also unser Mann in dem Lokal ist, kommt es darauf an, zu beachten, mit wem er Kontakt sucht oder im Gespräch ist. Ja, aber nicht nur das. Mir kommt es auf jeden an, mit dem er irgendwie in Berührung kommt. Also auch auf Leute, die meinetwegen nur guten Abend sagen oder so. Ja, ja. Es könnte nämlich sein, dass gerade solche Leute für uns hinterher noch wichtig sind. Das ist vollkommen klar. Ja. Schön. Und dann wird Herr Kollege Hiller mit mir, also wir zwei, wir werden draußen bleiben und das Lokal von der Straße her beobachten. Das bitte, Frank. Und auch das, wie gesagt, in unserer üblichen Weise. Ja. Der Mann ist Ausländer. Trotzdem, bitte unter gar keinen Umständen unvorsichtig sein. Ich weiß nämlich, dass er ganz gut Deutsch versteht. Mhm. Ist das alles klar? Absolut. Gut. Na, es dauert ziemlich lange, finde ich. Die Kollegen sind längst in der Kneipe, aber es tut sich nichts. Ja, mal abwarten, Hiller. Wir wissen ja nicht, was da drinnen vorgeht. Fräulein, ich hätte noch einen Pilz bestellt. Ja, Moment. Ich sehe noch ein paar bloß zwei Beine. Wer weiß, wozu es gut ist. So, ungeduldig sind aber auch manche Leute. Hier ist Ihr Mokka-Double, mein Herr. Double? Bitte? Mokka-Double nennt man das. Ja, ja, wollen Sie nur oder wollen Sie nicht? Vielleicht lassen wir von Ihnen noch Nachhilfestunden geben, wa? Ja, gerne, Fräulein. Wann haben Sie denn Zeit? Ted möchte sie so passen. Jetzt muss ich erst den Knilch da drüben seinen Pilsner bringen. Er ist überhaupt nicht da, Herr Frank. So, da haben wir Pech gehabt. Sind Sie auch ganz sicher? Völlig. Bis jetzt ist er überhaupt noch kein Ausländer in dem Lokal. Na, jedenfalls keiner, der so aussieht und bestimmt nicht der, der uns interessiert. Ja, gut, dann bleiben Sie jetzt bei mir, nicht wahr? Sie können nicht normal da reingehen. Natürlich. Das soll dann der Hiller machen. Herr Frank, und wenn ich... Herr Frank, da kommt er. Menschenskind Hiller, haben Sie das Schweigen schon gesehen? Nee, wieso? Ja, dann halten Sie sich wenigstens an dem Titel. Ich sehe doch unseren Mann auch. Gehen Sie jetzt in das Lokal und machen Sie das, was wir verabredet haben. Gut. Wir haben ihn, der Frank. Ich meine, er sitzt da drin. Ja, das haben wir ja gesehen, Herr Hiller, dass er da reingegangen ist. Ja, da sitzt er mit einem anderen zusammen und verhandelt über irgendwas. Hat er noch mit anderen Leuten gesprochen? Ja, es haben ihn ein paar gegrüßt. Haben Sie sich diese Leute gemerkt? Selbstverständlich, Herr Frank. Gut. Dann bleiben Sie jetzt hier. Ja. Wir werden warten, ob da er... Da kommt er raus, Herr Frank. Ja, und der andere, das ist der, mit dem er zusammen gesessen hat. Keine Aufregung, meine Herren. Ganz gemütlich hinterher. Ja. Ja, kein Zweifel. Der eine von denen ist unser Mann. Ja. Gehen Sie auf die andere Straßenseite, Herr Hiller. Wir wollen unter keinen Umständen aufhalten. Ja, gut. Und da kommt jetzt auch der andere Kollege. Er bleibt gleich drüben. Ja, das klappt doch. Jetzt bleiben die da stehen, die beiden, Herr Frank. Nur Ruhe. Der eine drückt dem anderen was in die Hand. Los, rüber. Sie haben uns bemerkt, Herr Frank. Da. Der eine schmeißt was weg. Keine Sorge, Hiller ist schon da. Guten Abend. Machen Sie keine Schwierigkeiten, meine Herren. Kriminalpolizei. Ah, was ist? Ja, das kann schon sein. Wir interessieren uns für Sie. Aber wir harmlose Menschen. Ja, natürlich. Bloß manchmal brauchen wir eine Auskunft auch von harmlosen Menschen. Was haben Sie denn da gerade weggeworfen? Weggeworfen? Ja. Ich nicht. Na, ich auch nicht weggeworfen. Ich habe schon, Herr Frank, ein kleines Päckchen mit Zellophanpapier. Vielleicht kommen Sie mal eben mit, meine Herren, zum nächsten Polizeirevier. In dem kleinen Päckchen, so 8x5 cm groß, war eine gelbbraune Masse. Teigartig. Sie wissen ja schon. Indischer Hanf. Ja. Gegossen, bekannt als Haschisch. Genau das. Ja. Wie unsere KTU inzwischen auch festgestellt hat. Und die kriminaltechnische Untersuchungsstelle ist sicher? Ja, es gibt gar keinen Zweifel. Die beiden Herren haben dann auf dem Polizeirevier versucht, sich gegenseitig den Besitz des Päckchens zuzuschieben. Naja, das Übliche, wie wir es ja schon kennen. Die Kollegen haben inzwischen noch mal das Lokal aufgesucht, in dem die beiden miteinander gesessen hatten. Und die Leute befragt, die mindestens den einen von ihnen gekannt haben müssen. Ach, entschuldigen Sie, die Kriminalpolizei. Wir möchten Sie gerne etwas fragen. Würden Sie mal mit uns rauskommen? Ich? Ja, bitte. Ja, selbstverständlich. Wir hatten beobachtet, dass Sie einen Herrn begrüßt haben in dem Lokal da, den wir inzwischen als einen, jedenfalls nach seinem Ausweis, als einen gewissen Peri festgestellt haben. Kennen Sie Herrn Peri näher? Na, näher eigentlich nicht. Oder, naja, wie man will. Er hat in den letzten 14 Tagen bei mir gewohnt. Mhm. Und wo wohnen Sie? Am Brandenbergweg 17. Brandenbergweg 17. Ja. Wieso? Was ist denn? Das wollen wir noch klären. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung. Wahrscheinlich ist diese Aussage des Herrn für uns wichtig. Der Herr Peri behauptet nämlich, wir haben ihn gefragt, wo er sich in der letzten Zeit aufgehalten hat. Mhm. Und da gibt er auch sehr genaue, leicht nachprüfbare Auskünfte. Nur über die letzten 2 Wochen. da lässt er sich nicht recht aus. Mhm. Ja, man sagte, er sei unterwegs gewesen und mal wieder, er hätte sich bei einer Freundin in Ost-Berlin aufgehalten. Und von der Adresse Brandenbergweg 17, er sagte also nichts? Nein, eben erzählt. Mhm. Dabei stimmt diese Adresse mit einigen Briefen überein, die wir bei ihm gefunden haben. Mhm. Und die sind unter seinem Namen genau an die Anschrift Brandenbergweg 17 gerichtet. Na also, dann wollen wir doch mal eine Durchsuchung vornehmen. Ja. Vorausgesetzt, dass der Wohnungsinhaber damit einverstanden ist. Sonst müssen wir uns die richterliche Befugnis besorgen, nicht wahr? Ich habe nichts gegen Ihre Absicht, meine Herren. Bei mir ist nichts zu verbergen. Ich kenne Herrn Perias seit kurzer Zeit. Er hat mir erzählt, dass er keine Unterkunft hätte. Und da habe ich ihm angeboten, vorübergehend bei mir zu wohnen. In bester Meinung. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man jemand helfen kann. Ja, selbstverständlich. Wenn Sie uns vielleicht mal das Zimmer zeigen würden, das Sie dem Herrn zur Verfügung gestellt hatten. Ja, selbstverständlich. Danke. Bitte, meine Herren. Ja, bei der Durchsuchung haben wir nichts Besonderes gefunden, Herr Zitt. Nichts? Nö. Allerdings meinte der Mann, der diesem Herrn Peri Unterkunft gegeben hatte, ja, so ganz am Rande hätte er wohl mal etwas von Haschisch gehört. Aber er hatte, naja, was ja auch durchaus glaubhaft ist, weiter keine Ahnung davon. Jedenfalls haben Sie nichts gefunden? Nö, nur einen kleinen Koffer mit Kleidungsstücken, Wäsche hauptsächlich. Ja. Zwei Schuhkartons, auch nichts Besonderes. Und eine Aktentasche, eine große, naja, also schon mehr eine Reisetasche. Und da hat er ein paar Dattelpakete drin und eine ziemlich große Büchse mit Hammelfett, also seinen Proviant sozusagen. Moment mal, Frank. Ich verstehe richtig. Diese Reisetasche mit dem Proviant, wie Sie sagen, gehört unserem Mann hier, den dieser Herr während der letzten zwei Wochen bei sich aufgenommen hat. Ja, sehr richtig. Ja. Aber wie gesagt, weiter war ja nichts, nicht wahr? Einer der anderen Leute, mit denen unser Mann in dem Lokal auch mal kurz durch eine knappe Begrüßung Kontakt gehabt hatte, der hatte auch so eine Vermutung ausgesprochen, ja, er hätte mal so irgendetwas von Rauschgift gehört, aber, naja, ich sagte ja schon... Ja, Augenblick, Frank. Sie sagen, das war alles, was Sie dort in der Wohnung oder bei dem Verdächtigen selbst vorgefunden haben. Ne? Nee. In der Wohnung, Herr Z. Ja. Bei dem Verdächtigen selbst haben wir noch ein paar Notizen gefunden. Außer den Briefen, die auf seinen Aufenthalt am Brandenbergweg 17 hingewiesen hatten. Von dem er selber aber nichts erwähnt hat. Ja, er will vielmehr während dieser Zeit bei einer Freundin gewesen sein. Sehr richtig, ja. Ja, nun wollen wir aber natürlich noch die Adressen durchkämmen, die wir unter seinen Notizen gefunden haben. Einverstanden. Ja. Aber zunächst mal, Frank, möchte ich die Reisetasche mit dem sogenannten Proviant etwas näher sehen. Also die Pakete und die, wie Sie sagen, große Büchse mit Fett. Riesenbüchse, Herr Zett. Ja, also bitte, her damit. Ja, selbstverständlich, wenn Sie meinen. Ja, ich meine. Und die beiden Herren, die wir vorläufig festgenommen haben, die möchte ich auch mal selber hören. Ja, da traut der Kommissar seinen Kollegen nicht so richtig über den Weg. Irgendwas muss da mit den Dattelpaketen und der Büchse Hammelfett gewesen sein. Wie Kommissar Z die Täter überführt, das hören wir gleich im zweiten Teil.